Abschnitt 27 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, der Prozess. 27 Mordfälle. Zwischenspiel, der Fall Keimes. Ich reihe hier denjenigen Mordfall ein, der unter den nicht mit zur Verhandlung gelangten Mordfällen mit der merkwürdigste und von allen Mordtaten des Hamann der für den Seelenforscher rätselhafteste zu sein scheint. Ich leite ihn ein mit einigen Sätzen aus einem längeren Schreiben des Herrn Georg Koch, Kaufmann in Hannover, dessen 14-jähriger Sohn Hermann möglicherweise gleichfalls ein Opfer des Hamann geworden ist. Als Vater des 1918 verschwundenen 14-jährigen Hermann Koch möchte ich zu der Bemerkung der Polizei, als habe man sie ungenügend über den Verbrecher orientiert, den Gegenbeweis liefern. Dass Hamann mit meinem Sohn Verkehr unterhalten hat, wurde von ihm zugegeben, geht auch hervor aus einem Entschuldigungszettel, den Hamann der Schule zugehen ließ, als mein Sohn auf seine Veranlassung aus der Schule wegblieb. Als die Polizei nichts über Verbleib meines Sohnes zu ermitteln vermochte und den Hamann aus der Untersuchungshaft entließ, übertrug ich den Fall dem Detektivbüro Sebastian, welches nach umfangreichen Recherchen dem Hamann den Mord glatt auf den Kopf zusagte. Dennoch wurde das Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt. Dies war im November 1921. Inzwischen aber hat dasselbe Detektivbüro in einer zweiten Mordsache, Keimes, ebenfalls Hamann als Täter eruiert und unter dem 11. Mai 1922 ein Verfahren gegen ihn beantragt. Auch dieser Antrag blieb unbeantwortet, obwohl in den Jahren 1922 bis 1924 viele Personen, Rehbock, Klobis, Lammers, Lindner, immer wieder Anzeigen machten. Um was nun handelt es sich beim Fall Keimes? Am 17. Mai 1923 verschwand in der Südstadt der 17 Jahre alte Sohn der Eheleute Keimes, ein außergewöhnlich schöner Jüngling. Die Eltern wandten sich an die Polizeibehörde, die aber trotz inständiger Bitten keine Vermisstenanzeige in den Zeitungen erließ, sodass drei Tage später die Familie selber Inserate in die Lokalzeitungen einrücken ließ, worin eine hohe Belohnung demjenigen versprochen wurde, der über den Verbleib des Jünglings Auskunft zu geben vermöchte. Daraufhin erschien einige Tage später bei der Familie ein Mann, der später als Hamann erkannt wurde, gab an, dass er Kriminalist sei und sich für den Fall interessiere und bat, ein Bild des Sohnes sehen zu dürfen, indem er äußerte, wenn Ihr Sohn noch in Hannover ist, so kläre ich binnen drei Tagen den Fall auf. Während die Mutter fortging, um ein Bild des Sohnes zu holen, blieb der Mann mit der Schwester des Verschwundenen allein im Zimmer. Das Kind gab nach dem Fortgehen des Mannes an, er habe sie teuflisch angelacht. Die Leiche des Jünglings wurde am 6. Mai 1922, also erst nach 7 Wochen, aufgefunden im Kanal, eine Stunde vor Hannover. Sie war nackt, der Hals stranguliert und ein Strick darum geschlungen, und im Munde steckte ein Taschentuch mit dem Monogramm G. Man nahm an, so unbegreiflich das ist, dass ein echter Raubmord vorläge und der Jüngling an Ort und Stelle erschlagen sei. Merkwürdig ist nun, dass Hamann nach dem Besuch bei der Familie Keimes ins Polizeipräsidium ging und Hans Grahns jenes Raubmordes verdächtigte. Eine Bezichtigung, die aber zusammenbrach, da man annahm, dass zur Zeit, wo die Tat geschah, Hans Grahns sich in Haft befand. Das Taschentuch im Munde der Leiche war aber scheinbar wirklich ein Taschentuch des Grans. Es gibt hier jedenfalls der Umstand zu denken, dass Hamann, wie später im Fall Hennys, schon einmal seinen Geliebten mit einer, vielleicht von ihm selber begangenen oder mitbegangenen Tat, zu belasten versucht hat. Möglicherweise sogar bewusst die Verschleppung, Strangulierung und Knebelung mit einem Tuche so veranstaltete, dass Grans hereinfallen sollte. Es geschah das unmittelbar nach dem großen Krach zwischen Hamann und Grans, als Hamann aus Jägerheide zurückkehrend sein Zimmer durch Witkowski und Grans ausgeräubert fand und voller Rachsucht gegen beide sein musste. Die Klärung des Fallkeimes ist nicht gelungen. Überhaupt sind von den 400 Asservaten, die sich bei Hamann fanden, nur 100 anerkannt worden. 15. Ernst Spieker, geboren 15. Juni 1906, verschwand 5. Januar 1924. Sie brachte aus ihrer Jugendliebe ein Kind mit in die Ehe und muss es sehr geliebt haben, denn sie vermag vor Weinen nichts auszusagen. Eines Morgens, Januar 1924, musste der 17-Jährige in einem Prozess als Zeuge auftreten. Er zog sein Festgewand an, es stammte aus dem Herrenschneidergeschäft des Stiefvaters, eines feinen, sympathischen Mannes. Vom Gericht aus ging er noch mit seinem Freunde Siegfried Kurt spazieren, nahm dann Abschied in der Nähe des Theaters und kam nicht wieder. Dieser Fall zeigt in fast schauerlicher Weise, von welchen Zufällen Mordentdeckungen abhängen und wie leicht Rechtsirrtümer zustande kommen. Der junge Kurt, Sohn eines Fabrikanten, stand nämlich an dem Tage, wo sein Freund verschwand, vor der Auswanderung nach Argentinien. War es also ein Wunder, dass manche Leute, dass vielleicht die Nahestehenden mit Entsetzen den Gedanken aufgriffen, der Ausgewanderte könne um das Verschwinden wissen? Lebenslänglich wäre ein falscher Verdacht haften geblieben, wenn nicht im Juni nahezu das gesamte Zeug des Verschwundenen aus den bekannten Hehlerwinkeln zum Kriminalpräsidium gebracht worden wäre. Die Stutzen, die Sportmütze, die Stahluhr mit den Hirschgrandeln hatte Grans weiterverkauft, das Oberhemd trug er bei seiner Verhaftung am Leibe. Er trug gleichzeitig am Leibe Kleidungsstücke von 4 Getöteten und handelte mit Kleidern anderer Getöteter, sodass nur ungeheuerliche Frechheit oder volle Arglosigkeit bezüglich der Herkunft dieser von Hamann empfangenen Sachen solches zur Schautragen von Mordtaten begreiflich macht. Auch die Bekanntschaft des verschwundenen jungen Spieker mit Hamann konnte bewiesen werden. Der Sohn des Spiekerschen Hauswirts bekannte, dass er und sein verschwundener Freund den Hamann im schwulen Kessel kennengelernt und von ihm Zigaretten erhalten hatten. Hamann behauptet, wie in sämtlichen Mordfällen, dass er nach dem Lichtbild den jungen Spieker nicht erkennen könne, sich auch nicht an ihn entsinne, obwohl der Junge ein Glasauge hatte. Aber er müsse wohl annehmen, dass er eines seiner Opfer geworden sei, da ja alle Sachen bei ihm gefunden wurden. Vielleicht sei es jener schöne Jüngling gewesen, der, als er um Mitternacht erwacht sei, tot in seinen Armen gelegen habe. Er sei bei dem Anblick ohnmächtig geworden oder vor Mattigkeit wieder eingeschlafen. Als ich erwachte frühmorgens, lag der Tote neben mir, steif und kalt und blau. Ich habe ihn mit den Händen aus dem Bett gezogen, auf den Fußboden gelegt und zerstückelt. Ich habe diesen Fall im Gedächtnis behalten. Der Tote lag da so furchtbar krank. 16. Heinrich Koch, geboren 22. September 1905, verschwand 15. Januar 1924. Der Junge war etwas leicht. Der Vater, Ein stiller, sanfter, schwermütiger Mann hatte nicht rechte Gewalt über ihn. Am 13. Januar blieb er die Nacht fort und log den Eltern vor, ich war auf dem Maskenball. Am 15. ging er früh gegen 8 vom Hause fort und wird seitdem vermisst. Er trieb sich viel herum in gleichgeschlechtlichen Kreisen. Den Winter über half er, da er keine andere Arbeit fand, zusammen mit seinem Freunde, dem Klempner Tolle, beim Pantoffelmacher Otto Mooshage, einem auffallend klug und edel aussehenden Menschen. Dem erzählte er bei der Arbeit, »Ich möchte gern von Haus fort. Die Eltern liegen mir immer in den Ohren. Sie machen immer Vorwürfe. Aber ich habe einen Bekannten. Er ist Kellner im Reichshof, wohnt in der Altstadt, hat mir 50 Zigaretten geschenkt. Da hab ich schon mal geschlafen.« Mooshage, der das Treiben beim Bahnhof und Theater genau kannte und den Koch schon in Gesellschaft des Hamann gesehen hatte, fragte nach dem Namen des Kellners. Der Junge wurde verlegen. Der Pantoffelmacher sagte, »Sag doch die Wahrheit, es ist Fritz Hamann.« Der Junge sagte, »Es stimmt.« Hamann behauptet zwar, nach dem Bilde den Jungen nicht wiederzuerkennen, aber alle seine Sachen haben sich wiedergefunden. Theodor Hartmann, der Sprössling der Engel aus einer ihrer früheren Ehen, hatte sie für Hamann an allerlei dunkles Volk verkauft. Und so sagt denn Hamann, wie bei allen Morden, wenn sie bewiesen sind, es wird wohl stimmen. 17. Willi Sänger, geboren 6. Juli 1904, verschwand 2. Februar 1924. Ein liebloses Zuhause. Der Vater, ein Arbeiter in Linden, kümmert sich nicht um die Kinder, ebenso wenig die Mutter, eine stumpfe, wasserblonde, lymphatische Frau. Der ältere Bruder ist schwerfällig und ausdrucksschwer, wenig mitteilsam. Eine freudearme Familie. In diesem Daheim wurde wenig gesprochen. Der 17-jährige Willi trieb sich schon seit Jahren auf dem Bahnhof und bei den Homosexuellen herum. Ein schön gebauter Junge, aber roh und Gewaltmensch. Eines Februarabends sagt er zu Mutter und Schwester, »Ich will verreisen«, zieht sein gutes Zeug an und geht. Als er nicht wiederkommt, wird in dieser stumpfen Welt von seinem Fortbleiben wenig Aufhebens gemacht. Ein Esser weniger. Erst als im Juni die vielen Morde aufkommen, denken die Angehörigen, »Können uns ja mal die Sachen ansehen«, und finden nun darunter den Selbstbinder, den der Bruder Heinrich dem Vermissten geschenkt und genäht hat, und seinen braunen Mantel. Hamann behauptet, die Sachen am Bahnhof von irgendwem gekauft oder getauscht zu haben. Den Sänger hat er freilich seit Jahren gekannt und ebenso dessen unzertrennlichen Freund, den 19-jährigen Fritz Barkhoff. Das waren die beiden größten Raudis von allen auf dem Bahnhof. Ich hatte vor den beiden immer Angst. Sänger war groß, roh und stark. Ich hätte ihn nicht bezwungen. Schon darum kann ich ihn nicht getötet haben. Es fällt auf, dass Hamann nie die Tötung eines Menschen zugibt, den er lange Zeit hindurch kannte. Er räumt nur dann die Tötung ein, wenn er mit einiger Glaubwürdigkeit angesichts der Fotografie sagen kann, »Ich erkenne ihn doch nicht wieder.« Möglich, möglich auch nicht. Wie ihm denn überhaupt das Betrachten der Lichtbilder sichtbar quälend ist. Für die Beziehung des Sänger zu Hamann ist nur ein Zeuge da, jener Fritz Barkhoff, aber der wirkt wenig vertrauenswürdig, zugleich roh und feminin, zugleich eitel und verschlagen. Verfehlterweise vernahm man diesen verdächtigen Burschen über das Vorleben Sängers in Gegenwart von dessen Angehörigen, wobei ganz zweifellos aus Angst oder Schonung oder Geniertheit manches ungesagt blieb. Denn es ist sicher, diese beiden Burschen gehörten zur engeren Gruppe der berufsmäßig sich selbst feilbietenden. Sänger hat dem Barkow erzählt, dass er mehrfach bei Hamann genächtigt habe, und als nach Verschwinden Sängers der Barkow den Hamann fragte, ob er nichts von Sänger wisse, da erklärte dieser derb: Den kenne ich gar nicht, brach auch später solche Fragen immer kurz ab. Über den Zeitpunkt, zu dem Hamann den Mantel des Sänger erworben haben will, verwickelt er sich in Widersprüche. Es konnte ihm aber klar bewiesen werden, dass er erst unmittelbar nach dem Verschwinden des Sänger den Mantel im Besitz hatte. Ende von Abschnitt 27. Gelesen von Klaus Missfeld.